Der Kieler Wohnungsmarkt ist angespannt. Die Suche nach einem WG-Zimmer oder einer Wohnung entsprechend schwer. Für Entspannung könnten dabei Zimmer und Apartments in Wohnheimen des Studentenwerks Schleswig-Holstein sorgen. Doch von den Unterkünften mit fairen Mieten gibt es in Kiel viel zu wenige. Zurzeit sind es knapp 2000 Wohnheimplätze in den Häusern des Studentenwerks. Es bräuchte aber 700 Plätze mehr, wie der Aster der CAU fordert. In der letzten Woche wurde das Thema Wohnen auch beim Kieler Hochschulempfang angesprochen. Auch Guido Wendt, Staatssekretär im Bildungsministerium des Landes Schleswig-Holstein, hat die Dringlichkeit erkannt und blickt optimistisch in die Zukunft. Denn im Koalitionsvertrag sind 650 neue Wohnheimplätze vorgesehen. Stella Thomsen vom Aster der Uni Kiel blickt da etwas anders auf die Sache. Ich sehe das ein bisschen pessimistischer. Ich war schon vor einigen Jahren hier bei so einem Hochschulempfang und da wurde genau das Gleiche gesagt. Und 650 stehen ja im Koalitionsvertrag, die wurden halt einfach kopiert aus dem letzten Vertrag. Und letztes Mal wurde einfach 270 umgesetzt und dann hieß es, ja, wir haben ja schon mal was gemacht. Es reicht halt nicht. Und man hat ja gesehen, jetzt diese Bestandsanalyse sind 700 mindestens. Selbst dafür reichen die Zahlen aus dem Koalitionsvertrag nicht aus. Deshalb fordert das Studentenwerk Baugrundstücke vom Land und der Stadt Kiel, denn die könnten dem Studentenwerk günstigen Baugrund zur Verfügung stellen, wenn sie denn wollten. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer erklärt, warum es so schwer sei, passende Grundstücke zu finden. Also das eine Thema ist sozusagen die Konkurrenz um die Fläche in der Stadt für Schulen, für Wohnungsbau, für andere Bezugsgruppen. Das andere ist, das Studentenwerk ist darauf angewiesen, dass es sehr günstige Grundstücke sind. Wir hatten zum Beispiel ein sehr großes Grundstück angeboten, wo aber noch alte Gebäude draufstehen. Das Grundstück hätten wir geschenkt, aber das Studentenwerk hat gesagt, die Kosten für das Abreißen, das ist uns zu teuer, wir gehen auf andere Flächen. Eine Diskussion, die Stella Thomsen nicht neu ist. Dieses Hin- und Herschieben der Verantwortung kennen wir auch schon. Das ist auch schon sehr lange so, dass dann immer gesagt wurde, das Stuwe möchte die Wohnheimplätze nicht. Und auf der anderen Seite heißt es dann von der Stadt, wir bieten ja was an. Das, was jetzt angeboten wurde, das reicht halt nicht oder ist oft dann auch nicht unbedingt guter Boden zum Bauen. Da verlangen wir halt, dass die Stadt dann auch mal irgendwie einsteckt und eben gute Flächen eben den Stuwe zur Verfügung stellt und nicht an Privatinvestoren. Ulf Kämpfer betonte, dass auch private Wohnheime den Markt entspannen würden. Doch die Mieten in privaten Studierendenwohnheimen sind oft sehr hoch. Aber Kämpfer betont, dass es ja auch Studierende gibt, deren Eltern diese Mieten zahlen können. Außerdem sieht Kiels Oberbürgermeister auch das Land in der Pflicht, Flächen zur Verfügung zu stellen. Den Studis ist es ja egal, ob es jetzt Landesflächen sind oder städtische Flächen. In der Summe stimmt, wir brauchen jetzt in einem ersten, gleich mal großen Schluck aus der Pulle, 750 studentische Wohnen. Die Flächen dafür gibt es. Das ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen eine Frage der Umsetzung. Und somit auch eine Frage der Zeit. Bis weitere Wohnheime gebaut werden, dürfte es noch Jahre dauern. Auch beim geplanten Uniquartier, dem Bremerskamp, läuft nicht alles rund. Anfangs gab es die Idee, rund um die UB knapp 1000 neue Wohnheimplätze zu bauen. Doch jetzt planen Stadt, Land und Uni nur noch mit etwa 500 Plätzen. Viel zu wenig, sagt der Aster der CAU. Und eigentlich seien das ja auch nur die Zahlen, die aus dem letzten und nicht aus dem aktuellen Koalitionsvertrag erfüllt werden. Das Wohnraumproblem in Kiel bleibt somit weiter bestehen.